Там впереди за углом есть киоск. Da vorne, die Ecke, gibt es einen Kiosk. Там вы можете покупать газеты. Da können Sie Zeitungen kaufen. Там сзади почта. Da hinten ist die Post. Телеграф. Das Telegraph. Пункт обмена денег. Die Wechselstelle. Там можете обменять деньги. Dort können Sie Geld umtauschen. Справочное бюро справа. Die Auskunft ist rechts. Парикмахерская слева. Der Friseur ist links. Ресторан прямо. Das Restaurant ist geradeaus.